بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا alles Gute wird Allah dem Herrn der Welten dem Herrscher am Tag des Gerichts ihm allein dienen wir und ihn allein bitten wir um Hilfe ich bezeuge dass es keinen Gott gibt außer ihm und ich bezeuge dass er die schönsten Namen die vollkommensten Eigenschaften hat dass er der Leiter aller Angelegenheiten ist dass er derjenige ist der uns zu dem geleitet hat in dem wir uns heute befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden sein in diesem Leben, im nächsten Leben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende bescheren und uns sterben lassen, während er mit uns zufrieden ist. Ich bezeuge auch, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist und bezeuge, dass er die Botschaft überbracht hat und dass er der letzte und edelste aller Propheten ist. Sallallahu alaihi wa sallam, Allah Segen und Heil auf ihm und auf seiner Familie und auf seinen Gefährten und auf all diejenigen Menschen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Sohn für die Sünde seines Vaters aufkommen wird, noch ein Vater für die Sünde seines Sohnes. Meine lieben Geschwister, wir werden heute bei Idnillahi subhanahu wa ta'ala den Unterricht fortsetzen. Wir waren beim dritten Kapitel über das Benehmen. Und das dritte Kapitel lautet das gute Benehmen des Schülers seinem Scheich gegenüber. Und wir waren beim 18. Punkt. Die Unterpunkte, die Nummerierung ist durchgängig. Also startet nicht von Kapitel zu Kapitel neu. Der 18. Punkt war der Respekt gegenüber dem Scheich. Dass man den Respekt gegenüber dem Scheich bewahrt. Wir haben gesagt, mit Scheich meinen wir in diesem Fall deinen Religionslehrer. Und das letzte was wir besprochen hatten, waren allgemeine Verhaltensweisen und allgemeine Charaktereigenschaften und Verhaltensregeln, die man seinem Lehrer gegenüber an den Tag legen sollte. Und wir machen weiter mit dem zweiten Abschnitt, in dem der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, in dem er darüber redet, wie man seinen Lehrer anspricht. Und da sagte er, rufe ihn nicht nur bei seinem Vor- oder Nachnamen. Das war das Letzte, was wir letztes Mal gesagt haben. Rufe ihn nicht nur bei seinem Vor- oder Nachnamen, indem du sagst, oh Sheikh so und so, sondern sag, oh mein Sheikh oder unser Sheikh. Und wir sehen, dass diese Zuschreibung, dieses Objektpronomen mein, gibt dem Ganzen natürlich einen ganz anderen Sinn, beziehungsweise ist eine größere Wertschätzung des Lehrers, da man ihn sich selbst zuschreibt und im Plural eben unser Sheikh. Oder wenn wir zum Beispiel auf Deutsch könnte man auch sagen, weil das ist ja aus dem Arabischen übersetzt, in Deutsch könnte man auch sagen, o geehrter Sheikh oder lieber Sheikh oder wie auch immer, das in der jeweiligen Sprache und Gesellschaft üblich ist, jemanden anzusprechen. Vielleicht ist auch die Höflichkeitsform, indem man jemanden sieht, auch angemessen, gerade wenn man ihn nicht kennt, wo es im Deutschen gang und gäbe. Dass man, wenn man jemanden gut kennt, sagt, duzt man ihn, wenn man ihn weniger persönlich kennt, dann sieht man ihn. Und wie gesagt, solche Ausdrucksweisen sind abhängig vom Ort und Zeit, beziehungsweise von der Gesellschaft, in der man sich befindet. Deswegen sagte der Gelehrte hier und nenne ihn nicht bei seinem Namen. Gemeint ist, dass man ihn direkt anspricht. Angenommen, der Sheikh heißt Muhammad Ali, dass man direkt sagt Muhammad. Okay, das ist sicherlich keine Form des Respektes. Und dann sagte er auch zuletzt, das war, was ich gesagt habe, und rufe ihn nicht von weitem, solange das nicht nötig ist. Stell dir mal vor, du bist an einem Ende der Moschee und dein Lehrer ist am anderen Ende der Moschee und du rufst ihn von weitem. Es ist im Sinne von, komm, kannst du mal zu mir rüberkommen. Das ist natürlich respektlos, sondern du bist derjenige, der zum Sheikh rübergeht, wenn es nicht gerade einen Notfall gibt. Ebenso ist es in manchen Gesellschaften, gerade im Arabischen, üblich, dass man jemanden einen Beinamen gibt. Und dieser Beiname setzt sich oft zusammen aus dem Begriff Abu, und das bedeutet Vater von, und dann nimmt man den ältesten Sohn. Den ältesten Sohn. Das ist in manchen Gesellschaften üblich. Wenn das der Fall ist, macht man das dementsprechend. Und hier geht es darum, dass man den Sheikh oder auch jede andere Person, der man Respekt gegenüber erweisen möchte, ihn so anspricht, wie er gerne hätte, dass er angesprochen wird. Und das kann man herausfinden, entweder indem man ihn fragt oder indem man die Leute fragt, die ihm nahestehen. Ist dieses aus den was ist einfach aus den Haaren herbeigezogen oder steht das irgendwo in unseren religiösen Texten? Er sagte, schau, was Allah subhanahu wa ta'ala hier uns sagt. Und zwar schauen wir uns eine Ayah an, da sagt Allah azza wa jal, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. In Surah 24, Vers 63 sagt Allah azza wa jal sinngemäß, erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Gemeint ist, dass die mit dem Aufruf ist hier die Ansprache, die Anrede gemeint. Das heißt also, nach einer Auslegung, wenn du das war damals, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen hast, hast du ihn nicht so angesprochen oder solltest du ihn nicht so ansprechen, wie du andere Menschen ansprichst. Und wie hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen? Mit entweder O Gesandter Allahs, ja Rasulallah, oder O Prophet Allahs, ja Nabi Allah, und so weiter und so fort. So hat man ihn angesprochen, sallallahu alaihi wasallam. Das war gang und gäbe. Und auffallend war, wenn dann jemand in den Hadithen zum Beispiel gesagt hat, O Muhammad, und ihn beim Namen genannt hat, dann weiß man, da ist irgendetwas nicht normal. Entweder, weil es Jibril war, alaihi salatu wasalam, wie in dem Hadith von Umar ibn Khattab, oder man nennt ihn auch den Gabriel-Hadith, oder es war eben ein unwissender Beduine, der eben nicht gewusst hat, wie man den Propheten sallallahu alaihi wasallam anspricht, und deswegen hat er ihn beim Namen genannt oder gefragt, wo ist Muhammad und ähnliches. Das heißt, es war eher die Frage dann seitens einer Person, die sich nicht auskennt. Und Jibril alaihi salam hat ja in dem Hadith die Person quasi verkörpert, die eben sich nach der Religion erkundigt und dementsprechend sich nicht auskennt. Was entnehmen wir aus der Ayah? Natürlich, wir entnehmen aus der Ayah, dass unser Prophet alaihi salatu wassalam ist unser Vorbild. Den haben wir heute alaihi salatu wassalam lebendig zwar nicht, aber wir haben die Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Erben des Propheten sind die Gelehrten, wie der Prophet selbst sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso wie wir keine Sahaba haben, haben wir aber trotzdem die Gefährten der Gelehrten und so weiter. Deswegen das Verhältnis, das Prinzip dieser Ayah gilt auch immer noch für uns heute. Und deswegen leitet wir aus dieser Ayah selbstverständlich ab, dass man den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam nicht so anspricht wie andere Menschen und also damals und auch den Gelehrten heutzutage nicht so anspricht, wie man irgendeinen anderen Menschen anspricht. Ebenso wie es sich nicht gehört, dass du zu deinem leiblichen Vater sagst, O so und so, gemeint ist, dass du ihn beim Namen nennst. Stell dir vor, dein Vater heißt Karl, und dann sagst du ihm, Karl, kannst du mal bitte zu mir kommen, oder Karl, wie geht's dir? Das macht man nicht, man sagt Papa oder mein Vater oder je nachdem, was man in der jeweiligen Gesellschaft sagt. Und genauso ist es auch für den Scheich nicht passend, dass man ihn einfach beim Vornamen so direkt nennt. Im Deutschen, wie gesagt, das muss man jetzt nicht eins zu eins übertragen, was der Gelehrte so gesagt hat, weil er spricht im arabischen Raum, in einer bestimmten Gesellschaft, vielleicht in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, ein Scheich heißt Muhammad, dann sagt man natürlich Scheich Muhammad zum Beispiel. Und das ist üblich und sehen die Leute als respektvoll an und unproblematisch, dann kann man das ebenfalls auch so übertragen. Er sagt, achte darauf, den Sitzungen den gebührenden Respekt entgegenzubringen. Noch ein wichtiger Hinweis. Es geht hier, beginnen wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Respekt, den wir ihm gegenüber erweisen, ist, weil er eben der Gesandte Allahs ist sallallahu alaihi wasallam und wegen des Wissens, das er in sich trägt, alaihi salatu wasallam. Und deswegen respektieren wir auch die Gelehrten in unserer Ummah und uns wird es auch nur so lange gut gehen, solange wir unseren Gelehrten den nötigen Respekt erweisen. Das heißt, wir verehren und wir vergöttern hier keine Personen an sich. Uns geht es um den Respekt einer Person gegenüber, von der wir den Anschein haben, wenn wir ihn anschauen, dass er inshallah ta'ala die Religion uns lehrt. und ein Erbe des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam. Denn die Erben des Propheten hinsichtlich des Wissens und des Iman ist doch gewaltiger, als dass sie Erben sind hinsichtlich seiner Chromosom. Das heißt, jemand, der von ihm abstammt, das ist ehrenvoll. Aber ehrenvoller ist es, dass man sein Wissen geerbt hat, sallallahu alaihi wa sallam, nicht seine Gene. Und wenn beides zusammen ist, natürlich umso schöner. Und deswegen, da es eben um das Wissen und um die Religion des Gelehrten geht, erweisen wir auch oder verhalten wir uns entsprechend in einer Sitzung, in der wir uns befinden, wie diese Sitzung, in der wir jetzt gerade sind, eine Sitzung, in der das Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam verteilt wird. طيب. Denn wenn der Prophet alaihi wasallam gesprochen hat, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die haben sich so verhalten, so ruhig verhalten, als wäre ein Vogel auf ihrem Kopf, beziehungsweise ein Vogel könnte auf ihrem Kopf landen, ohne dass dieser Vogel erschreckt würde. Und wenn das kein Respekt ist, dann weiß ich nicht, was Respekt ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und danach den Gelehrten gegenüber. Deswegen sagt der Gelehrte, rahimahullah, achte darauf, den Sitzungen den gebührenden Respekt entgegenzubringen. Zeige Freude am Unterricht und Nutzen daran. Und wenn du einen Fehler oder, taban, zeige Freude am Unterricht und Nutzen daran, wie geht das? Unter anderem, indem man natürlich aufmerksam zuhört, indem man dem Redner das Gefühl gibt, dass man bei der Sache ist und indem man sich auf den Unterricht vorbereitet und auch vielleicht auf den Unterricht, nach dem Unterricht nachbereitet, indem die Fragen, die gestellt werden, gewählt sind. Ja? Die Fragen, die man gestellt hat, keine Fragen sind, die darauf hinweisen, dass der Schüler gar nicht aufgepasst hat. Ja? Weil wie oft passiert es, dass der Lehrer vielleicht über ein Thema eine halbe Stunde spricht und dann kommt eine Frage, die wurde ja eigentlich die ganze Zeit beim Unterricht durchgenommen. Und gerade wenn Unterrichte aufgenommen werden oder Bücher zur Verfügung stehen zu einem Unterricht, dann kann man ja auch das nachlesen, nochmal anhören, braucht man nicht sagen, kannst du das nochmal wiederholen, ich habe das nicht mitgekriegt, weil mein Telefon gerade geklingelt hat oder weil jemand mich gerade angesprochen hat. Insofern die Fragen oder dass man allgemeine Fragen stellt, die nicht darauf hinweisen, dass er sich mit der Thematik beschäftigt. Natürlich kann man alles fragen, was man möchte, aber es geht darum, welchen Eindruck hinterlässt du bei demjenigen, dem du die Frage gestellt hast. Dann sagt der Autor, rahimahullah, und wenn du einen Fehler oder einen Irrtum des Scheichs bemerkst, so soll ihn das nicht in deiner Achtung sinken lassen, denn dies führt dazu, dass du dich von seinem Wissen ausschließt. Wer ist schon frei von Fehlern? Und deswegen an diesem Punkt sei man gewarnt davor, sich in die Irre führen zu lassen, dadurch, dass man einen Fehler entdeckt bei seinem eigenen Lehrer. Das ist, wie der Gelehrte gesagt hat, es gibt keinen Menschen, der frei von Fehlern ist. Der Prophet a.s.w. selbst sagte, Kullu bani Adam khatta. Er sagte, jeder Mensch macht viele Fehler. Jeder Mensch macht khatta. Ist nicht nur, dass er Muchte oder Khate ist, dass er Fehler macht, sondern er macht viele Fehler. Und darauf kommt es also nicht an, sondern es kommt darauf an, wie geht man mit diesem Fehler um und von welcher Art Fehler sind es? Von welcher Art Fehler handelt es sich? Denn es gibt Fehler, die wir als flüchtige Fehler bezeichnen würden. Flüchtige Fehler, das heißt also, wie jemand vergisst etwas oder irrt sich, er verwechselt einen Namen mit einem anderen Namen oder ähnliches. Oder er irrt sich in seinem Ijtihad oder er folgt einer Ansicht, die nicht als die stärkste Meinung gilt, nachweisbar nicht als die stärkste Meinung und so weiter. Das sind keine grundsätzlichen Fehler. Im Gegensatz dazu, wie ich gerade genannt habe, sind die grundsätzlichen Fehler. Grundsätzliche Fehler sind Fehler, die auf denen sich andere Fehler aufbauen. Denn wenn ich eine Grundlage habe, die falsch ist, ist alles, was auf der Grundlage aufgebaut ist, ebenfalls falsch. Und das wäre natürlich ein anderes Problem. Also wenn jemand grundsätzlich ein Thema im Glauben falsch verstanden hat oder grundsätzlich ein Thema im Fiqh nicht verstanden hat, angenommen, er hat einen grundsätzlichen Fehler, ich erfinde mal irgendetwas, er unterrichtet das Erbrecht. und er hat, macht keinen Unterschied zwischen Vollgeschwistern und Halbgeschwistern und unterrichtet das Erbrecht. Dass sich daraus natürlich fatale Ergebnisse folgen, ist ja, versteht sich von selbst, weil der Islam hat Unterschied gemacht zwischen diesen zwei Angelegenheiten. Also, das wäre ein grundsätzlicher Fehler. Aber diesen muss man unterscheiden zwischen den von den flüchtigen Fehlern, wenn man das so einteilen möchte. Hüte dich davor, ihn in einer Weise zu behandeln, die ihn verärgert. Dazu gehört, was im modernen Arabisch als, das ist natürlich auf Deutsch übersetzt, Nervenkrieg genannt wird. Was im modernen Arabisch Nervenkrieg genannt wird. Was bedeutet, den Sheikh auf seine wissenschaftlichen Fähigkeiten und seine Belastbarkeit zu testen. Ja. Zum Beispiel, da kommt jemand zu euch und sagt, er ist ein Hadith-Gelehrter. Und dann sagst du zu ihm, okay, kannst du mir mal bitte die Hadithe 1001 bis 1005 von Sahih al-Bukhari aufsagen. Ja. Es mag zwar sein, dass es Leute gibt, die das können, nur die Frage ist, wenn man das nicht kann, was schadet es? Und wenn er dadurch, und was will man damit bezwecken und erst recht vor anderen Leuten, ja, also meistens diese überspitzten Fragen sind oft Testfragen, um zu gucken, wie weit ist er eigentlich, ja? Oder du fragst jemanden, der im Koran ein Hafid ist, du sagst jemanden, der ein Hafid ist, sagst zu ihm, sag mir mal die Ayah 23 aus Surah 7 zum Beispiel. Ja? Dass es Leute gibt, die das können, ist auch schön und gut, aber das gehört nicht so zu dem Wichtigsten unserer Religion, dass man das mit Nummern auswendig kann. Das mag den einen oder anderen beeindrucken, aber es hat kein, das ist nicht das, was einen Gelehrten ausmacht. Das ist nicht das, was einen Gelehrten ausmacht. Es geht also beim Wissen, ich denke, das habt ihr auch mittlerweile gemerkt, beim Wissen, und ob eine Person gelehrt ist oder nicht gelehrt ist, da geht es nicht nur um die Art, die Anzahl Informationen, die er im Kopf hat, sondern entscheidend ist, wie geht er mit den Informationen um. Sprich, die Weisheit, Al-Hikmah, ist ein riesiger, wichtiger Punkt. Denn es gibt Menschen, die viel Wissen haben, aber sie sind vielleicht Angehörige einer Sekte. Das heißt, er hat einen prinzipiellen Fehler. Er verwendet die Ayat oder die Hadithe des Propheten s.a.w. falsch. Deswegen, diese Angelegenheit sollte man als Schüler möglichst beiseite lassen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und ich sage mal so, diejenigen Menschen, die das machen und andere auf ihre Fähigkeiten testen wollen, ich denke, das ist oft oder meistens oder fast immer, jetzt darf man das nicht wortwörtlich nehmen, fast unnötig. Denn derjenige Muslim, der einen gesunden Menschenverstand hat und jemandem über Jahre hinweg zuhört, was er sagt in seinen Unterrichten und was er an Thesen vertritt und so weiter und so fort, der hat schon ein gutes Bild von dem Redner, hat schon ein gutes Bild von seinem Lehrer. Und er weiß dann automatisch, ich meine, was wird denn ein Lehrer dir mehr erzählen aus dem Kopf, als was in seinem Kopf drinsteckt? Deswegen, wenn du über Jahre hinweg von deinem Lehrer gelernt hast, kannst du ihn schon einschätzen und weißt du, was er kann und was er nicht kann. Das merkst du anhand dessen, was er unterrichtet, das merkst du anhand dessen, wie er die Fragen der Schüler beantwortet und so weiter und so fort. Insofern ist dieses Testen eine Sache, die fast unnötig ist. Das wurde in der Vergangenheit, in der islamischen Geschichte natürlich gemacht und auch teilweise gebraucht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel heute jemandem zuhören möchtest, schau dir an seine Bücher, die er geschrieben hat, schau dir an die Audios, die er hat, schau dir an, welchen Lehrern er gelernt hat, da kannst du dir ein Bild machen und schau dir an die Schüler, die er seit Jahren unterrichtet, wie benehmen sie sich, wie geben sie sich, was haben sie drauf, dann weißt du, wie er als Lehrer einzuschätzen. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, und wenn du den Wechsel zu einem anderen Sheikh erwägst, so bitte deinen Ersten hierzu um Erlaubnis, denn dies gebietet der Respekt ihm gegenüber. Und dies führt zu Liebe und Zuneigung in seinem Herzen zu dir. Warum sollte man den Sheikh wechseln? Naja, jeder Mensch hat eine begrenzte, zum Beispiel, das wäre jetzt ein Grund, begrenzte Zeit, begrenzte Kapazität an Zeit. Stell dir mal vor, du arbeitest und du hast einmal in der Woche die Möglichkeit, einen Unterricht beizuwohnen. Und dieser Unterricht geht über das Koranlesen. und du hast das Koranlesen mittlerweile gelernt. Und du möchtest jetzt, du hast das Koranlesen von einem Lehrer gelernt und du möchtest jetzt zu einem anderen Koranlehrer gehen, um auch zu lernen, was du von ihm noch zusätzlich profitieren kannst. Oder du hast bei dem ersten Lehrer eine Wissenschaft abgeschlossen und du möchtest jetzt, du hast das Gefühl, du lernst jetzt nichts wirklich Neues mehr. Dann sagst du, ich möchte zu einem anderen Lehrer gehen, damit ich bei ihm auch noch was zusätzlich lerne. Das wäre ein Beispiel für das, was der Autor, rahimahullah ta'ala, hier gesagt hat. Und dass man hier um Erlaubnis bittet, ist ja keine verpflichtende Angelegenheit. Aber es geht hier darum, dass man seinem ersten Lehrer dadurch sagen möchte, nur weil ich von einem zum anderen gegangen bin, heißt noch lange nicht, dass ich den Kontakt mit dir abbreche, sondern ich möchte immer noch weiterhin zu dir Kontakt halten und ich bitte dich sogar darum, mir den Ratschlag zu geben, ob das auch gut ist für mich, wenn ich jetzt wechsle oder eben nicht. Denn nicht immer kann der Schüler die richtige Entscheidung auch treffen. Dazu kommen weitere gute Verhaltensweisen, die jeder Erfolgreiche und Gesegnete von Natur aus kennt, indem du die Rechte deines Scheichs hinsichtlich seiner religiösen Vaterschaft wahrst. Einige Bücher nennen diese Beziehung, also diese religiöse Vaterschaft, auch moralische Verwandtschaft. Doch die Bezeichnung religiöse Vaterschaft, die von einigen Gelehrten stammt, ist passender, aber zu unterlassen angebrachter. Das heißt also, es gibt und bleibt, gerade wenn es dein erster Lehrer gewesen ist, eine besondere Beziehung zwischen ihm und dir, da er derjenige ist, der dir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala erleuchtet hat. Und er ist derjenige, der dir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgezeigt hat. Kann sein, dass er nicht der wissensreichste von allen deiner Lehrer gewesen ist, aber er hat dir praktisch auf den Weg geholfen und er war Grund dafür, dass du die Rechtleitung gefunden hast. Und später hast du dann dich einem anderen Lehrer angeschlossen, einem zweiten, dritten und vierten und noch mehr erworben an Wissen. Das ist überhaupt gar kein Problem, denn welcher Gelehrte der Welt hat alles Wissen in seinem Kopf? Wisse, dass Erfolg und Gedeihen vom Respekt ihm gegenüber abhängen. Und mit dem Fehlen des Respektes korreliert der Misserfolg. Das heißt, das eine bedingt das andere. Sobald man keinen Respekt erweist, wird man auch nicht erfolgreich sein. Und das ist eine Tatsache, die wir in unserem Leben, auch außerhalb unserer religiösen, Unterrichte erfahren, dass derjenige, der ein gutes Benehmen hat und andere Menschen respektiert, viel besser aufgenommen wird als jemand, der das nicht macht. Und es kann sein, dass ein Lehrer seinen Schüler verbannt und mit ihm nichts zu tun haben möchte, weil er einfach keinen Respekt erweist oder weil er faul ist und das ist auch eine Art von Nicht-Respekt oder weil er nervt und zu viel Zeit unnötigerweise beansprucht, seltsame Fragen stellt oder seinen Lehrer sogar, wie wir gesagt haben, auf die Probe stellen möchte und so weiter und so fort. Das sind viele Gründe. Und umgekehrt genauso gibt es auch Gelehrte, die viel Wissen haben, aber durch ihre Art und Weise, wie sie andere Menschen behandeln oder mit ihnen umgehen, sie die Schüler verlieren und vergraulen. Und dann ist natürlich eben die Frage, wie viel Geduld erweist du? Natürlich ist es besser für dich als Schüler, Geduld zu erweisen und lieber Wissen zu erlangen, statt dass du dann sagst, na, wenn der Lehrer mich nicht respektiert, dann will ich mit ihm auch nicht mehr zu tun. Weil letztendlich bist du, er ist auch der Verlierer, weil er sein Wissen nicht weitergeben kann, aber es geht jetzt hier mehr um dich, deswegen ist das Buch hier geschrieben worden. Wichtiger Weckruf, sagt der Autor, rahimahullah, ich nehme für dich Zuflucht bei Allah von dem Handeln der, jetzt aufpassen, ich erkläre es gleich, ja. Ich suche Zuflucht bei Allah für dich vor dem Handeln der Nicht-Araber, der Sufi-Bruderschaften und der Heretiker vor der Unterwürfigkeit, die vom guten Benehmen der Scharia abweicht, vor dem Lecken der Hände und dem Küssen der Schultern, vor dem Festhalten der rechten Hand mit der rechten und der linken Hand beim Begrüßen, wie beim Ausdruck der Zuneigung von Erwachsenen zu Kindern, vor der Verbeugung beim Begrüßen und vor der Verwendung lascher, unterwürfiger Ausdrücke wie mein Herr, Sayyidi, mein Gebieter, Maulaya und ähnliche Ausdrücke der Diener und Sklaven. In diesem Abschnitt geht es einfach zusammengefasst darum, dass manchmal Schüler ihren Lehrern oder Sheikhs übertrieben Respekt erweisen. Also es geht dann teilweise, wie du ihr schon gemerkt hast, so weit, dass man eventuell das Recht Gottes verletzt. So, das ist so, was wir nicht erreichen wollen und den wir uns, vor dem wir warnen möchten. Und dann schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Manche dieser Punkte, es kann man sagen, sind klar übertrieben. Und andere dieser Punkte unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Also es kann sein, was der Gelehrte gesagt hat in seiner Gesellschaft, da hat es gepasst, aber vielleicht in unserer Gesellschaft eher weniger. Weil wir müssen ja unterscheiden zwischen dem, was klar verboten ist. Also wie wenn zum Beispiel ein Schüler sich vor seinem Lehrer niederwerfen würde, als sagt zum Beispiel, genauso wie die Engel sich niedergeworfen haben für Adam, als Respekt, möchte ich das auch machen für meinen Lehrer zum Beispiel. Ja? Könnte jemand sagen, das wäre dann eine übertriebene Form und natürlich eine verbotene Form der Respekterweisung, was ja gleichzeitig also Respektlosigkeit Allah gegenüber bedeutet, denn er hat es ja verboten, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ich nehme für dich Zuflucht bei Allah, das heißt, möge Allah dich bewahren vor dem Handeln der Nicht-Araber. Was ist damit gemeint? Die Nicht-Araber sind diejenigen, die kein Arabisch sprechen. Und das ist in diesem Fall ein Inbegriff von Unwissenheit. Warum? Weil eben die Sprache der Religion, wie sie überliefert ist, die arabische Sprache ist. Natürlich kann man auch in nicht-arabischer Sprache sich in seine Religion einlesen. Da spielt kein Zweifel dran. Nur die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und deswegen findest du, dass die meisten Menschen, die sich in der Religion auskennen, die arabische Sprache beherrschen. Das ist die Realität. Sag mir nicht, ich kann auch auf Deutsch alles lesen. Selbst wenn das alles zur Verfügung stünde, heißt es nicht, dass wird das vielleicht einer machen oder zwei. Deswegen ist die Sprache tatsächlich eine große Hürde zwischen dem, ich sage nicht dem Verstehen der allgemeinen Prinzipien der Religion, das kann man auch so, aber zwischen dem gelehrten Sein und dem nicht gelehrten Sein. Und deswegen die Empfehlung ist immer wieder, das haben wir auch gesagt, auf jeden Fall, wenn jemand viel vorhat in seinem Leben, dann soll er die arabische Sprache von Grund auf lernen. Er verpasst nichts. Er verpasst nichts, er erweitert seinen Horizont, trainiert sein Gehirn. Das ist, wenn er dann von der Region nichts hätte. Aber er hat sehr, sehr viel davon. Deswegen ist das die Empfehlung. Das ist, was er damit sagen will. Meistens ist, und deswegen findet man auch sehr viele Sekten und irregeleitete Menschen unter den Nicht-Arabern. Arabern natürlich genauso, das ist kein Zweifel. Aber unter den Nicht-Arabern ist das einfacher zu verbreiten, da ihnen der Bezug zum Koran, der Sunna, schwerer fällt. Und deswegen kann man denen viel mehr vom Pferd erzählen, wie man sagt. Ja? Deswegen sagt er, wie zum Beispiel die Sufi-Bruderschaften, der Sufismus ist eine riesengroße Bewegung innerhalb der Muslime, hat sehr viele Zweige, aber ist eben auch sehr, wie gesagt, verbreitet unter den Nicht-Arabern, den A'ajim, und unter den Arabern natürlich genauso, aber eventuell weniger. Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Entscheidend ist, dass sie und das ist unter diesen Gruppen Formen der Wertschätzung, Hochschätzung der ihrer Sheikhs gibt, die als übertrieben gelten. Er sagt auch genau die Heretiker. Die Heretiker, damit meint er die Mubtadi'a. Was ist mit Mubtadi'a gemeint? Wir sagen meistens die Erneuerer, ja. Aber gemeint ist beim deutschen Begriff Heretiker, dass du eine Glaubensgemeinschaft hast, wie zum Beispiel den Islam. Und da gibt es ja verschiedene Richtungen darin. Da gibt es dann den Weg der Wahrheit und die Wahrheit ist eine. Der Weg ist klar. Und wer das erkennen möchte, braucht sich nur fragen, wie war es am Anfang? Denn diese Gruppe, die sich auf der Wahrheit befindet, von der jeder behauptet, dass er natürlich diese Gruppe verkörpert, das ist klar. Aber diese Gruppe, die die Wahrheit verkörpert, in Realität verkörpert, die hat es immer gegeben. Und die zieht sich wie ein Faden durch die gesamte Geschichte bis an den heutigen Tag, bis zum Tag der Auferstehung. Weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي على الحق. es wird immer eine Gruppe unter meiner Gemeinschaft geben, die der Wahrheit folgt. Okay? Also hat es am Anfang gegeben, dann bin Sahab, ein Tabi'in, Atba'a Tabi'in, bis zu heute muss das geben. Deswegen fragst du dich, und da geht es natürlich um die Grundprinzipien der Religion. Also ich frage nicht darüber jetzt, ob man Mesh auf den Socken einen Tag machen darf oder mehrere Tage, das ist nicht die Frage. Okay? Die entscheidende Frage ist die Grundprinzipien der Religion. Wie zum Beispiel, dass man eben den Koran als Quelle anerkennt, die Sunna des Propheten als Quelle anerkennt, den Ijma' als Quelle anerkennt, dass man Ahad, Haditha anerkennt und so weiter und so fort. Das heißt, diese Grundprinzipien der Religion, das ist der Weg der Wahrheit. So, und jetzt haben wir innerhalb dieser Gemeinde, der islamischen Gemeinde, Leute, die auf dem Weg der Mitte sind, dem Weg der Wahrheit sind, und es gibt andere, die zum Islam gezählt werden, aber abgewichen sind vom rechten Weg. Der eine vielleicht in dem einen Bereich, der andere im anderen Bereich, das ist nicht unser Thema. So, und jetzt die Rechtgeleiteten dieser Glaubensgemeinde, diejenigen, die den Weg der Mitte folgen, das sind die Rechtgläubigen. Diese Rechtgläubigen, sie verurteilen jetzt andere innerhalb der islamischen Glaubensströmung als Mubtadi'a, beziehungsweise als Fehlgeleitete, und die nennen wir Heretiker. Weil die werden ja dem Islam zugesprochen. Dass, ob sie Muslime sind oder keine Muslime sind, ist ein anderes Thema. Ja? Der Mubtadi' kann Muslim sein, kann auch Kafir sein. Weil die Bid'a kann, wie sagt man, zum Fisk führen, zur Frevelei, kann aber auch zum Frevel führen und kann aber auch zum Kufr führen, je nachdem, was für eine Art Bid'a es ist. Er sucht Zuflucht für uns bei Allah vor der Unterwürfigkeit, die vom guten Benehmen der Scharia abweicht. Vor dem, wie zum Beispiel dem Lecken der Hände, ja, dem Küssen der Schultern, so da können wir schon anderer Meinung sein. Dass das Lecken der Hände sicherlich etwas Unanständiges ist und nicht als Form von Respekt gilt, das kann sich jeder denken, aber das Küssen der Schultern, also das beim Begrüßen, die einen küssen sich auf die Backen, die anderen küssen jemanden auf den Kopf, der nächste küsst jemanden auf die Nase, der nächste küsst in anderen Gesellschaften auf die Schultern, all das gibt es. Ja? Und all dies sind Sachen, die, bei denen wir uns anpassen an die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Wie gesagt, solange es nicht verboten ist. Vor dem Festhalten der rechten Hand mit der rechten und der linken Hand beim Begrüßen. Das heißt also, dass man jemanden seine Hand nimmt und mit beiden Händen anfasst. Ja? Das sieht der Gelehrte auch als eine übertriebene Form, ist aber auch, sagen wir mal, keine verbotene Sache, sondern das ist, kann sein, dass man dadurch jemandem Respekt erweisen möchte. Uns geht es ums Prinzip, das wir lernen möchten, und wir lassen uns jetzt nicht, jetzt ablenken durch die einzelnen Beispiele. Ja? Lernt das Prinzip und wendet es in eurer Realität an. Vor der Verbeugung beim Begrüßen, das ist natürlich verboten, das Verbeugen oder das Niederwerfen, auch dass man quasi die Hand auf die Stirn macht, und das ist eine Form der Niederwerfung. Ja. Diese Form oder das Verbeugen, wie man das macht, vielleicht jemand auf der Bühne verbeugt sich für so viele Leute oder wie auch immer, all diese Sachen, die sind ja Teile des Gebetes, und das, was an Gebetsbewegung gemacht wird, ist für Allah subhanahu wa ta'ala alleine und für jemand anderen zu machen, in Form von Schirk, Gott bewahre. Dann sagt er, rahimahullah, und vor der Verwendung lascher, unterwürfiger Ausdrücke wie mein Herr, mein Gebieter und ähnliches. Das ist auch eine relative Angelegenheit. Solche Begriffe soll man für Allah Azza wa Jalla reservieren. Zum Beispiel der Begriff Sayyid. Als der Prophet alayhi salatu wasalam einmal angesprochen worden ist als Sayyid, sagte er As-Sayyidullah. Allah ist As-Sayyid. Das heißt, wenn dieses verboten ist. Genau das Wort Rabb, sprachlich gesehen, Rabb, übersetzen wir meistens als der Herr, subhanahu wa ta'ala. Allerdings ist sprachlich gesehen der Rabb auch der Eigentümer einer Sache oder der Besitzer einer Sache. Ja, man kann vom Herrn des Hauses sprechen. Herr des Hauses kannst du sein, wenn du ein Haus hast. Ja. Nur, dass man diese Begriffe haben sich eingebürgert, dass sie meistens verwendet werden für Allah, und so sollten wir es auch dabei belassen. Aber der Begriff Rabb, nehmen wir den Begriff Rabb, in wahrscheinlich 99% der Beispiele im Koran Karim wird der Begriff Rabb für Allah verwendet. Okay? Aber manchmal auch für nicht, auch für andere. Wie zum Beispiel Yusuf alayhi salatu wasalam sagte, Udhkurni inda rabbik, als er im Gefängnis war, sagte zu dem anderen, der freigelassen war, sagte, erwähne dich oder erwähne mich bei deinem Rabb. Bei deinem Rabb. Und damit ist wer gemeint? Der König Ägyptens, um ihn freizulassen. Dass er es dann vergessen hat, ist eine andere Angelegenheit. Auf jeden Fall können wir sagen, dass diese Begriffe für Allah subhanahu wa ta'ala verwendet werden sollen. Und nur sollte es jemand mal für jemand anderes außer Allah verwenden, dann sollte man ihm sagen, dass er diesen Begriff lieber nicht so verwenden sollte. Zumindest sollte es nicht die Norm sein. Es gibt manche der Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die nur für Allah sind, mit denen kein anderer bezeichnet werden darf, wie Allah oder Ilah zum Beispiel. Und andere Begriffe, je nachdem, in welchem Zusammenhang sie verwendet werden. طيب. 19. Dein Kapital, o Schüler, stammt von deinem Scheich. Als Muster gilt der Scheich in seinem rechtschaffenen Benehmen und seiner edlen Wesensart. Was jedoch das Studium und die Unterweisung angeht, so sind sie ein sich mehrender Gewinn. So lass dich nicht von der überschwänglichen Liebe zu deinem Scheich hinreißen, sodass du in Widerwärtigkeit fällst, ohne dass du es weißt, während alle, die dich betrachten, es merken. Ahme weder seine Stimme noch seinen Tonfall nach und auch nicht seinen Gang, seine Gestik und sein Äußeres, denn dieses ließ ihn verehrungswürdig erscheinen, so falle diesbezüglich nicht in Abhängigkeit von ihm. Insofern, liebe Geschwister, selbst wenn du deinen Scheich fragen würdest, soll ich so laufen, wie du läufst, so und reden, wie du redest, soll ich diese Angelegenheiten, ist es nicht wert, dass man seinem Lehrer darin nachahmt, sondern das sind Sachen, die man höchstens für den Propheten sallallahu alaihi wasallam machen darf. Denn beim Propheten alaihi salatu wasallam haben manche Sahaba das zu essen gemocht, was er auch aß, alaihi salatu wasallam. Sie wollten sich kleiden, wie er sich kleidet. Sie wollten ihre Haare machen, wie er es gemacht hat. Und so weiter und so fort. Das gilt für den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ansonsten, die Gelehrten sind Menschen, die dir berichten über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allahs Religion. Und das ist der entscheidende Punkt. Und idealerweise natürlich auch, wenn der Lehrer nach dem handelt, was er lehrt, sodass man seine Religion nicht nur durch Hören lernt, sondern auch durch Sehen lernt. Aber das ist natürlich, er muss nicht immer der Fall sein, logischerweise. Die Wirksamkeit des Scheichs in seinem Unterricht. 20. Punkt. Die Wirksamkeit des Scheichs in seinem Unterricht. Die Wirksamkeit steht im Verhältnis zu den geistigen Fähigkeiten des Schülers beim Zuhören, zu seiner Konzentration, zur gegenseitigen Wirkung seiner Empfindungen mit seinem Scheich im Unterricht. Also, wie viel Wirkung hat das, was ein Redner dir erzählt? Ja, das hängt ab von mehreren Faktoren, natürlich vom Sender, aber auch vom Empfänger. Deshalb hüte dich davor, als Mittel zur Unterbrechung seines Wissens zu wirken, nämlich durch Faulheit, Mattigkeit, Zurücklehnen, Zerstreutheit und Mutlosigkeit. Ja, also, wir haben gesagt, es gibt einen Sender, dem sollst du nur zuhören, wenn du überzeugt bist, dass er was Richtiges erzählt. Okay? Dann gibt es einen Empfänger und das ist das, was du in deiner Hand hast, worauf du dich konzentrieren sollst. Und dann gibt es natürlich das Mittel, das ist das Wissen, das er weitergeht und das ist das, warum du überhaupt da bist. Du wirst davon überzeugt, dass dieser Redner sich in diesem Wissen auskennt. Du darfst nicht weder für dich noch für andere Grund dafür sein, dass sie demotiviert werden. Das kann vor dem Unterricht geschehen schon. Während dem Unterricht und nach dem Unterricht. Vor dem Unterricht, indem du zum Beispiel deinem Lehrer sagst, anderen Leuten sagst, deinen Kommilitonen sagst, sie ablenkst. Lass uns heute was anderes machen. Also im Unterricht können wir auch nächste Woche noch gehen. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Willst du mit mir kommen? Ich möchte was anderes. Dinge, die du auch später und früher erledigen könntest. Zweitens, während des Unterrichts. Natürlich, wenn du während des Unterrichts eine Haltung einnimmst, die sich nicht ziemt, weil du zum Beispiel schon deine Kinn auf deinen Brustkorb angelegt hast oder ähnliches. Es gibt sogar der Prophet a.s.w. hat uns beigebracht, dass wir, wenn wir während der Khutba, während der Freitagspredigt müde werden, dass wir aufstehen und den Platz wechseln. Jetzt sag mir nicht, der Moschee ist voll oder so, ist ein anderes Thema. Okay? Du stehst auf und wechselst deinen Platz, dadurch entgeht natürlich die Müdigkeit, sehr logisch. Ja? Und deswegen in dieser Angelegenheit, das ist doch vergleichbar mit einer Sitzung, in der Wissen gelehrt wird. Stehst du auf, gehst du raus, machst du Wudu, drehst du eine Runde, kommst du wieder, mach irgendetwas, damit du nicht dem Lehrer zeigst, oder damit du nicht dem Lehrer direkt ins Gesicht gähnst. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, hat gesagt, es gebührt dem Nutzen, dass er nur zu demjenigen geführt wird, der danach verlangt. Und dass er sich nur demjenigen zeigt, der ihn begehrt. Es gebührt dem Nutzen, dass er nur zu demjenigen geführt wird, der danach verlangt. Also, was bringt es denn, wenn der Redner die ganze Zeit den anderen etwas unbedingt mitteilen will, aber der andere gar nichts lernen möchte? Deswegen sollte es idealerweise natürlich beidseitig so sein, dass jeder dem anderen etwas geben möchte. Der eine gibt dem einen Information, der andere gibt ihm Aufmerksamkeit. Aber wichtiger ist natürlich die Seite des Schülers, dass der Schüler derjenige ist, der unbedingt etwas lernen möchte. Und wenn der Unterricht ausfällt, fragt, warum ist er ausgefallen? Können wir es nachholen? Und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn der Lehrer zum Beispiel seinen Unterricht ausfallen lässt, einmal, zweimal, dreimal, und er merkt, fragt er gar keiner nach. Niemand vermisst es. Jeder sagt sich, Gott sei Dank ist jetzt mal heute kein Unterricht, kann ich was anderes erledigen. Warum sollte er dann überhaupt motiviert sein, einen anderen Unterricht zu machen? Wenn der Khatib Baghdadi Rahman sagte weiter, wenn der Sprecher bei seinen Zuhörern etwas Mattigkeit bemerkt, so soll er schweigen. Denn ein Dichter sagte, die Energie des Sprechenden entspringt der Aufnehmung. Die Energie des Sprechenden entspricht der Aufnahmefähigkeit des Zuhörers. Zitat zu Ende. Dann wurde von Zayd ibn Wahab überliefert. Zayd ibn Wahab, rahimahullah, war einer der Menschen, die man Muhadram nennt. Das sind diejenigen Menschen, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, gläubig waren, aber den Propheten nie getroffen haben, alaihi salatu wassalam. Und er hat sich auf den Weg zum Propheten nach Medina gemacht, alaihi salatu wassalam, aber dann ist Zayd ibn Wahab auf dem Weg dorthin verstorben. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mittlerweile verstorben und er kam dann an, als er schon verstorben war, alaihi salatu wassalam. Zayd ibn Wahab ist gestorben 96 nach Hijra. Er sagte, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, erzähle den Leuten, solange sie dich anschauen. Und wenn du Mattigkeit bei ihnen bemerkst, dann hör auf. Sollen wir gleich aufhören? Oder? 21. Das Mitschreiben während des Unterrichtes und des Lernens. Dies unterscheidet sich von Sheikh zu Sheikh. So nimm es zur Kenntnis. Und auch dafür gibt es gute Verhaltensweisen und Voraussetzungen. Was das Benehmen angeht, so teile deinem Sheikh mit, dass du mitschreiben wirst oder aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hast, was du von ihm gehört hast. Und die Voraussetzung ist, dass du ihn darauf hinweist, dass du aufschreibst, was du in seinem Unterricht mitbekommst. Tatsächlich, es gibt Lehrer, und das habe ich auch selbst persönlich gemerkt bei manchen meiner Lehrer, sie wollen nicht, dass man aufschreibt, während sie reden. Und es gibt andere umgekehrt. Sie sagen dir quasi, nimm ein Stift und schreib auf, was ich dir sage. Und beides hat Vor- und Nachteile. Und das Argument natürlich nicht aufzuschreiben, ist, dass man sich trainiert, auswendig zu merken, was man gehört hat. Und je öfter man das trainiert, desto besser merkt man sich. Und das ist der Effekt natürlich ist hinterher, dass man sich hinsetzt und nochmal das dann zusammenfasst, aufschreibt, aus dem Gedächtnis. Und wenn es Aufzeichnungen gibt, kann man es ja wunderbar nochmal vergleichen. Das ist der Sinn. Weil die meisten Leute in der Realität sind so, dass sie einen Unterricht hören und ihn dann nachher nie wieder anhören und sagen, das habe ich schon mal gehört. Okay? Und dieser Effekt soll natürlich verschwinden. Insofern, es gibt, wie gesagt, manche Lehrer sehen das so und manche Lehrer sehen das so und hängt natürlich auch viel vom geistigen Vermögen des Schülers ab und auch von seiner Zeit, was er dann realistisch am Ende auch machen wird. 22. Das Lernen von einem Mubtada, Erneuerer. Hüte dich vor dem unwissenden Ketzer, der vom Glauben abweicht und die Wolken des Aberglaubens bedecken, und den die Wolken des Aberglaubens bedecken, der sich nach eigenen Neigungen richtet und sie Verstand nennt, der sich vom Text abwendet. Doch wo findet sich denn der Verstand außer im Text? Was meint man mit dem Text? Im Text meint man den Koran, die Sunna. Auf Arabisch anders. Ja? Damit meint man die heiligen Texte. Texte des Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Mubtadi', der Ketzer, hat immer das gleiche falsche Prinzip, dass er das, was sein Verstand besagt, vor den überlieferten Text stellt. Denn würde er den überlieferten Text vor seinen Verstand stellen, gehörte er zu Ahl Sunnah wal Jama'a. Aber weil er eben das nicht macht, gehört er nicht zu Ahl Sunnah wal Jama'a. Punkt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, er hält sich am Schwachen fest und wendet sich vom Gesunden ab. Gemeint ist, er hält sich am Schwachen, die schwachen Überlieferungen fest und wendet sich von dem, was gesund ist, was authentisch ist, was klar und deutlich ist, ab. Solche Leute werden auch Leute des Zweifels oder auf Arabisch Abu Shubuhat, auch Leute der Scheinbeweise, würde ich eher sagen, Leute der Scheinbeweise, weil sie sind diejenigen, die euch sagen, der Prophet sagt das aus dem so und so. Und dadurch wird man verwirrt. Weil man kennt diesen Hadith vielleicht nicht. Wenn man einen Hadith zum ersten Mal hört, natürlich hat man Angst, ihn falsch zu interpretieren. Und man denkt, derjenige, der einen über den Propheten erzählt, der wird ja niemals lügen. Der wird ja nicht sich trauen, etwas zu sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Oder man nennt diese Leute auch Leute der Gelüste. Abul Ahwa. Und deshalb nannte eben Mubarak, rahimahullah ta'ala, die Ketzer die kleinlichen Leute. Die Leute, die klein sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn du einen Ketzer sagen hörst, lass das Buch und die Hadithe beiseite und lass uns nach dem Verstand richten. So wisse, dass er ein Unwissender ist. Und wenn du einen Sufi sagen hörst, lass den Text und den Verstand beiseite und lass uns nach dem Geschmack und nach der Leidenschaft richten, so wisse, dass er ein Teufel ist, der die Gestalt eines Menschen angenommen hat oder in ihn gefahren ist. Wenn du dich vor ihm fürchtest, so fliehe. Und wenn nicht, so lies Ayat al-Kursi über ihn und würge ihn so ab. Das Zitat zu Ende. Er möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Erbarmen, sagte ebenfalls, Imam al-Dhahabi rahimahullah, ich las in dem Manuskript von Sheikh al-Muwaffaq, wahrscheinlich Ibn Qudama rahimahullah, mein Bruder Abu Umar und ich gingen zu seinem Unterricht. Mein Bruder Abu Umar und ich gingen zu seinem Unterricht. Gemeint ist der von Ibn Asrun. Dann trennten wir uns von ihm. Es ist jetzt eine Begebenheit, hier geht es in einem Begebenheit, bevor ich zu Ende lese, geht eine Begebenheit, dass man sein Wissen nicht von Ketzern, Mubtadi'an, ja? Nur weil jemand schön redet oder schön sagen kann oder die Herzen erweicht oder viel weint beim Reden und die Leute zum Weinen bringt und so, das sind keine Maßstäbe, es ist, an die wir uns richten, nach denen wir uns richten, sondern eben ob er zu Ahl Sunnah Jama'a gehört, vertritt er die Glaubensgrundsätze der sunnitischen Glaubensgemeinschaft oder vertritt er andere Glaubensgrundsätze? Was habe ich dann damit zu tun? Nochmal, er sagte, mein Bruder Abu Umar und ich gingen zu seinem Unterricht, das heißt den von Ibn Asrun. Dann trennten wir uns von ihm und ich hörte meinen Bruder sagen, Ich ging später zu ihm hinein und er fragte mich, warum seid ihr von mir weggegangen? Der Lehrer fragt, warum seid ihr von mir weggegangen? Ibn Abi Asrun, übrigens Ibn Abi Asrun, ja, das ist einer der schafi'itischen Gelehrten. Und Imam al-Dhahabi, Rahman, sagte über ihn, er ist Sheikh al-Shafi'iyya. Das ist der Sheikh der Shafi'iyya überhaupt. Okay? Also einer der großen schafi'itischen Gelehrten, 585 gestorben. Er fragte, dieser Ibn Abi Asrun fragt seinen Schüler, warum seid ihr von mir weggegangen? Warum habt ihr nicht weitergemacht? Ich antwortete, es gibt Leute, die sagen, dass du ein Ash'ari bist. Ein Ash'ari ist eine Zugehörigkeit an die alte Glaubenslehre, die von Abul Hasan al-Ash'ari vertreten wurde. Und diese ist abgewichen leider von Ahl Sunna al-Jama'a in mehreren Bereichen, aber unter anderem im wichtigsten Bereich im Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala selbst und an seinen Namen und seine Eigenschaften. Und er ist deswegen davon abgewichen, weil er eben seinen Verstand gesetzt hat vor die Überlieferung. Wie das passiert ist durch die Wissenschaft der Scholastik, das ist uninteressant. Also entscheidend ist, dass er eben den Verstand vor die Überlieferung gesetzt. Das heißt also, wenn sein Verstand etwas nicht verstehen konnte, beziehungsweise einen Text aus dem Koran, der Sunna hatte, den sein Verstand nicht begreifen konnte, dann hat er diesen Text, er und auch andere Sektenführer, haben den Text dann so interpretiert, so ausgelegt, dass man ihn begreifen, verstehen kann. Also nach dem Verstand natürlich, den sie hatten. Und natürlich, da er einer der Führer der sogenannten Ash'ariyya war, diese Bewegung wurde dann nach ihm letztendlich genannt, obwohl diese Bewegung genannt wird, interessanterweise vertritt er sie nicht mehr. Also am Ende seines Lebens, rahimahullah ta'ala, hat er seine Ansichten zurückgenommen. Ja, und die Leute, die heutzutage seinen Lehren folgen, folgen einer Lehre, deren Gründer selbst davon Abstand genommen hat. Das ist sehr interessant. Ja? Und das ist einer der besten Beweise, dass diese Lehre natürlich falsch ist, ja, und gegen die Glaubensgesetze der Ahlus Sunna spricht. Auf jeden Fall sagt er zu seinem Lehrer Ibn Abi Asrun, manche Leute sagen, du bist ein Ash'ari. Und er antwortete, bei Allah, ich bin kein Ash'ari. Das ist der Inhalt der Geschichte. Auf jeden Fall, was damit gesagt werden soll, ist, dass diese Leute sich gesagt haben, auch wenn er ein schafi'itischer Gelehrter ist, und normalerweise würde man bei Schafi'iyya denken an eine Fiqh-Rechtsschule. Aber diese Person hat falsche Glaubensgrundsätze vertreten. Und schon haben sie vor dem Abstand genommen. Warum? Weil man erst natürlich Angst hat davor, beeinflusst zu werden von diesen Gedankengängen, die diese Menschen haben, die Asha'ira oder Asha'riya auch genannt, und andere Sekten. Und der einfache Mensch, der einfache Muslim, der ja noch am Lernen, Studieren ist, sieht nicht diese falschen Grundsätze. Er kann nicht erkennen, was richtig und was falsch ist, weil er ist ja noch am Lernen. Und deswegen sei man davor gewarnt. Dann kommt noch da hinzu, eine feine Angelegenheit, die man auch nicht vergessen darf, ist, dass wenn man falsche Überzeugungen hat in der Aqida, hat das einen Einfluss auf den Fiqh. Ob man es glaubt oder nicht. Es hat einen Einfluss auf den Fiqh. Denn du kannst keine klare Trennung machen zwischen Aqida und Fiqh. Das geht theoretisch. Ja? Theoretisch kannst du es machen. Aber praktisch ist das eine vom anderen einfach nicht zu trennen. Der Glaube ist immer verbunden mit dem Fiqh. Ja? Das fängt ja schon damit an, dass ich dich frage, wie betest du? Du sagst, ich bete auf die und die Art und Weise, weil ich glaube, dass das Gebet ist, das Allah annehmen wird. Es gibt keine Trennung. Ja? Natürlich kann man diese grobe Einteilung machen, macht auch Sinn, des Unterrichtes wegen. Allerdings in der Praxis hat das eine auf das andere einen großen Einfluss. Von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, wird überliefert, dass er sagte, von vier Leuten wird kein Wissen genommen. Von einem Schwachköpfigen, dessen Schwachköpfigkeit bekannt ist. Und wenn er derjenige wäre, der am meisten überliefert. Schwachkopf, jemand, der schwachsinnig ist. Ja. Von einem Ketzer, der zu seinen Neigungen aufruft. Von jemandem, das hier sieht man schön die Unterscheidung natürlich, denn wenn jemand vielleicht ein Ketzer ist, ein Mubtadi' ist, man aber Wissen hat, durch das man sich schützen kann, oder er jemand ist, der das nicht preisgibt, weil eben aufgrund der politischen Situation das nicht machen kann oder aus welchen anderen Gründen auch immer, dann ist das natürlich nicht so schlimm wie jemand, der zu seiner Bid'ah aufruft. Von jemandem, der den Leuten Lügen erzählt, selbst wenn man ihm keine Vorwürfe in der Überlieferung der Hadithe macht, denn dann ist das Vertrauen in ihm zerstört. Und von einem rechtschaffenen, anbetenden, vortrefflichen, wenn er das, worüber er spricht, nicht auswendig weiß. Gemeint ist an Hadithen. Natürlich gemeint ist, was ist in diesem Zusammenhang, der Imam, rahimahullah ta'ala, hat in einer Zeit gelebt, in der die Ansprüche an die Gelehrten sehr hoch waren. Und in der die Menschen, wenn sie überliefert haben, manchmal Schriftstücke überliefert haben und auch nicht wussten, wie man sie richtig liest. Und wenn man damals ein Schriftstück in die Hand bekommt, Manuskript in die Hand bekommen hat, wo keine Harakat und Vokalisierung drauf war, keine diakritischen Zeichen, dann kann es sehr schnell passieren, dass man falsch überliefert. Und deswegen war, dass man die Hadithe auswendig kann und weiß, wie man diesen Namen liest und wie man diesen Hadith richtig liest, Voraussetzung für die richtige Überlieferung. Dann stell dir vor, ich mache mir ein einfaches Beispiel, ich unterrichte dich das Koran lesen. Und da steht La ilaha illallah in Surat Muhammad zum Beispiel, sallallahu alaihi wasallam. Da steht aber keine Dhamma und keine Fatha auf Allahu. Da steht La ilaha illallah. Aber da steht nicht illallahu oder illallaha. Sprachlich gesehen kannst du beides sagen. Aber Koranisch gibt es nur illallahu. Okay, in allen Ayat ist so illallahu. Und deswegen, wenn ich jetzt, das gleiche gilt für die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn ich nicht weiß, wie man das liest, das heißt auswendig kann, dann kann ich es falsch weitergeben. Deswegen wollen wir, ich will nur darauf hinweisen, dass wir die Aussagen der Gelehrten auch in ihrem Kontext verstehen müssen. Je nachdem, welches Thema es natürlich geht. O du Student, wenn du über Wahlfreiheit verfügst, so nimm nicht von einem Ketzer. Wichtig, wenn du über die Wahlfreiheit verfügst. Jemand sagt dir, hier ist ein Muqri, ein Koranlehrer von Ahl Sunnah und Jama'ah. Und auf der anderen Seite ist ein Muqri von den Asha'ira. Irgendeine Sekte, aber er ist ein ausgezeichneter Muqri. Beide sind ausgezeichnet. Und beide können super den Koran unterrichten, Koran lesen unterrichten. Da besteht ja keine wirkliche Gefahr, dass man nicht über irgendwas Falsches lernt hinsichtlich des Glaubens, weil er unterrichtet ja nur das Aussprechen des Koran Karim. Ja? Trotzdem, wenn du die Wahlfreiheit hast, gehst du lieber natürlich zum Sunniten. Wenn du über Wahlfreiheit verfügst, so nimm nicht von einem Ketzer. Gehöre er zu den schiitischen Rafida, Imamiten, zur Kharijiyya, den Rebellen, so könnte man es auf Deutsch übersetzen, zu den Murji'a, das sind die sogenannte, kann man übersetzen als die Aufschieber, aber was das die Sektenbedeutungen sind, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, zu den Qadariyun, Schicksalsablehnern, zu den Quburiyun, den Anbetern der Gräbern oder ähnlichen Gruppierungen. Denn du wirst keine Reife erlangen mit korrekter Bindung an die Religion, mit einer starken Verbindung zu Allah, mit einer korrekten Sichtweise, dem Ursprung folgend, außer durch das Meiden der Ketzer und ihrer Ketzereien. Die Bücher der Biografien und des Festhaltens an der Sunna sind voll mit Beispielen der Vernichtung von Ketzereien durch Sunniten und mit der Zurückweisung der Ketzer und der Entfernung von ihnen, wie ein Gesunder sich vom räudigen Kranken entfernt. Es gibt Geschichten und Ereignisse über sie, deren Ausführung zu lang werden würde, doch ich möchte auf die Hauptverbote darin hinweisen. Die Vorfahren, rahimahumullah, schätzten die Ketzer gering und verachteten sie. Sie lehnten einen Ketzer und seine Ketzerei ab und warnten vor dem Umgang mit ihnen, der Beratung mit ihnen und dem gemeinsamen Essen mit ihnen, sodass das Feuer eines Sunniten und das eines Ketzers sich nicht vermischten. Gemeint ist, dass man sich total aus dem Weg gegangen ist. Es gab unter den Vorfahren solche, die nicht am Totengebet für einen Ketzer teilnahmen, sondern sich davon zurückzogen. Und dies beweist, also mit Ketzer sind jetzt nicht unbedingt Leute gemeint, die die muslimische Glaubensgemeinschaft verlassen haben. Ja? Sondern hier sind Menschen gemeint, die für eine Bid'a in der Gesellschaft stehen. Und dies beweist der Großgelehrte Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, gestorben 1389, also ein Gelehrter der Neuzeit eher, der sich von einem Totengebet für einen Ketzer zurückzog. Der Großgelehrte, wie gesagt, Muhammad Ibrahim, rahimahullah ta'ala, als ein Mubtadi' gestorben war und das Totengebet für ihn verrichtet werden sollte, hat er sich geweigert. Er hatte natürlich die Position eines Muftis gehabt, rahimahullah ta'ala. Und solche Personen, die solche Ämter innehaben, wenn sie sich von einer Aufgabe wie dieses Totengebet zurückziehen, hat das natürlich einen riesengroßen Einfluss auf die Menschen, beziehungsweise sie sind gewarnt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, diese Person, die verstorben. Und das ist entnommen, natürlich aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er fragte nach jemandem, der verstorben war, hat er Schulden hinterlassen? Dann sagte er ja, dann sagte, hat er etwas zum Begleichen hinterlassen der Schulden? Dann sagte man ihm nein, dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann sollt ihr beten für euren Gefährten. Und hat sich zurückgezogen, alaihi salatu wasallam, gemäß dieser Überlieferung. Das heißt, wenn das in Bezug auf Schulden ist, die man anderen Menschen gegenüber hat, wie steht es dann erst recht um die Religion, die dieser Mensch verändert hat und falsch weitergegeben hat? Und es gab unter den Vorfahren auch solche, die vom Gebet hinter einem Ketzer abhielten und davon von seinen Ketzereien zu berichten, denn die Herzen sind schwach und die Zweifelsfälle verlockend. Sahal ibn Abdullah at-Tustari war der Meinung, dass es dem Ketzer nicht erlaubt sei, dass es dem Mubtadi' nicht erlaubt sei, bei Notwendigkeit Verendetes zu essen, weil diese das Maß überschreitet. Und Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, فَمِنِ الطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren und ohne das Maß zu überschreiten. Und er war der Meinung, dass dieser das Maß er überschritt und deswegen es ihm nicht erlaubt sei. Sie pflegten sie aus ihren Sitzungen zu vertreiben, wie in der Geschichte von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, mit jemandem, der ihn danach fragte, wie Allah sich über den Thron erhob. Darin ist eine berühmte Antwort von ihm. Und dann sagt er, ich halte dich für einen Heretiker. So befahl der Imam, den Ketzer hinauszubringen. Es gibt viele Berichte über die Abneigung der Vorfahren gegen die Ketzer und ihr Meiden. Dies taten die Vorfahren auch aus Wachsamkeit gegenüber ihrem Übel und um die Verbreitung ihrer Ketzereien einzuschränken und ihre Seelen zu entmutigen, um sie für die Ausbreitung der Ketzereien zu schwächen. Denn den Umgang eines Sunniten mit einem Ketzer würden ein Anfänger und ein Laie als eine Empfehlung für den Ketzer betrachten. Wenn du siehst, dass dein Lehrer oder die Gelehrten ständig Umgang haben mit einem Mubtadi', dann sehen sie das durch als eine Form der Einladung, als wäre diese Person, oder wenn der Gelehrte den Ketzer vorsprechen lässt, Khutba machen lässt, einlädt, sich immer mit ihm trifft, dann ist es wie eine Art Empfehlung oder eine Art Tazkiyah für ihn. Der Laie ist ja wie ein Blinder, der sich meistens von einem anderen an der Hand führen lässt. Wir finden in den Büchern der Hadith-Klassifikationen des guten Benehmens beim Lernen und des Lobens und Kritisierens viele Berichte darüber. O du Schüler, folge ernsthaft dem Weg der ersten Rechtschaffenen und hüte dich davor, dass die Ketzer dich in Versuchung führen, denn sie bestimmen Wege zum Beutemachen und zur Überlistung und ebnen sie mit süßen Schmeicheleien, die in Wahrheit Giftworte sind, mit reichlich fließenden Tränen, mit schöner Kleidung, mit Verlockung durch Fantasiegebilde, mit Überraschung durch Wunder, mit Kriecherei und mit Schulterküssen. Hinter all dem stecken nur die Begierde nach Ketzerei und die Blendung der Versuchung, die die Ketzer in dein Herz einpflanzen und die dich in ihre Falle ziehen. Denn bei Allah, der Blinde, eignet sich nicht dafür, andere Blinde zu führen und recht zu leiten. Der Blinde ist wer? Der Ketzer. Was jedoch das Lernen von den Sunna-Gelehrten angeht, so sättige dich damit, ohne nachzufragen. Möge Allah dir zu deinem Besten verhelfen und dass du vom reinen Erbe des Prophetentums, sallallahu alaihi wasallam, trinkst. Andernfalls soll der Weinende die Religion beweinen. Das, wovon ich dir berichtet habe, gilt für den Fall, dass du die Wahl hast. Wenn du jedoch an einer staatlichen Einrichtung studierst und keine Wahl hast, so hüte dich davor und nimm Zuflucht bei Allah vor seinem Übel. Vernachlässige dein Studium nicht, denn ich fürchte, dass dies so sündhaft ist wie die Flucht am Tag des Vormarsches im Krieg. Dir obliegt es nur, die Wahrheit des Ketzers aufzuzeigen, sein Übel zu fürchten und seinen Schleier zu lüften. Das heißt also, wenn du nicht die Möglichkeit hast, ihm aus dem Weg zu gehen, nehmen wir das kleinere Übel in Kauf, um das größere zu vermeiden. Denn du unterlässt nicht einen gesamten Studiengang an einer islamischen Universität wegen eines Lehrers. Das ist sicherlich, du kannst ihm beiwohnen, auch wenn du das Übel nicht beseitigen kannst. Nimmst du für ihn das Gute und unterlässt das Schlechte. Zu den außergewöhnlichen Vorfällen gehört, dass Abu Abdurrahman al-Muqri, einen der Murji'ah, die Murji'ah ist die Sekte, die glaubt, der Glaube ist stetig. Er zitierte ihn und dabei wurde er gefragt, warum zitierst du einen dieser Sekte? Und er sagte, ich verkaufe euch das Fleisch mit den Knochen. Also nochmal, der Lehrer zitierte einen von dieser Sekte. Und dann hat jemand ihm einen Vorwurf gemacht. Ja, wieso zitierst du dann von diesen Menschen? Dann sagte er, ich verkaufe euch das Fleisch mit den Knochen. Was heißt das? Was will man essen? Das Fleisch. Aber wenn der Verkäufer sagt, hier ist Fleisch mit Knochen zusammen, ist anders, als wenn du dir sagen würdest, es ist reines Stück Fleisch und dann machst du deine Zähne dann kaputt, oder? Ist ja kein Problem dann, oder? Al-Muqri, rahimahullah ta'ala, sprach ohne Gefahr und ohne Unwissenheit, als er es deutlich machte und sagte, er war ein Murji'. Was ich dir aufgeschrieben habe, gehört zu den Regeln deines Glaubens, nämlich denen der Leute der Sunna und der Gemeinschaft. Und dazu gehört, was in, er redet jetzt von einem Aqidah Texas, Al-Aqidah Al-Salafiyyah vom Islam, Gelehrten Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman Al-Sabuni, das haben wir in deutscher Sprache, also ich weiß nicht zur Verfügung, aber wir haben im vorletzten Unterricht auf andere Texte hingewiesen. Er, rahimahullah ta'ala, sagte, euch sollen die Ketzer verhasst sein, die etwas in der Religion erfinden, was ursprünglich nicht dazu gehört. Ihr sollt sie nicht lieben, sie nicht zu Freunden machen, ihren Worten nicht zuhören, nicht mit ihnen zusammensitzen, euch nicht mit ihnen über die Religion streiten, nicht mit ihnen wetteifern, schützt eure Ohren davor und so weiter. Das heißt, da soll niemand Tarzan spielen und unbedingt ihm zuhören wollen, um zu gucken, was hat er denn da zu sagen und vielleicht ist ja doch irgendetwas dran oder dass man das macht, während man was isst und was trinkt, als würde man eine Sendung anschauen. Solche Leute, die zu falschen Wegen aufrufen, spar dir deine Zeit und investiere sie lieber in Nützliches. Schützt eure Ohren davor, ihr lügnerisches Gerede zu hören, das, wenn es die Ohren erreicht und sich im Herzen verwurzelt, schadet. Und übrigens, wenn ihr mal überlegt, der Mubtadi' selbst, der vom rechten Weg abgeschweift ist, wie ist es denn bei ihm passiert? Ja, der hat ja genau den gleichen Fehler gemacht. Er hat kein ordentliches Wissen gehabt, er hat kein fundiertes Wissen gehabt, hat sich die Bid'a angehört und hat sich in sie verliebt. Und glaubt daran, und jetzt unterrichtet er es weiter. Und damit dir das nicht passiert, musst du erstmal deine eigene Religion lernen. Und wenn du dazu keine Lust hast, dann zumindest hör dir diesen Mubtadi' nicht an. Und deswegen geschieht es von Zeit zu Zeit, dass jemand mir zum Beispiel eine Audio schickt oder ein Video schickt oder was auch immer und sagt, ich habe mir das angehört, kannst du mir sagen, was ich, wie ich darauf antworten soll, ähnliches. Die Frage ist immer, warum hast du das überhaupt angehört? Warum hast du das überhaupt angehört? Warum nimmst du deine Religion von jemandem, der, den du nicht kennst? So einfach ist die Angelegenheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, im Karim, sinngemäß übersetzt, wenn du jene siehst, die über unsere Zeichen töricht reden, dann wende dich von ihnen ab, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Ist jemand, der über die Religion falsch redet, etwa jemand anderes als jemand, der über Allahs Zeichen, über Allahs Ayat töricht redet? Suleiman ibn Yasar berichtet, dass ein Mann namens Sabir nach Medina kam und nach Koranversen fragte, die einander ähnlich waren. Er hat also ähnliche Ayat genommen, um die Leute durcheinander zu machen. Wie jemand sagt, in der einen Ayat steht das, aber in der anderen Ayat steht aber was anderes. Und er macht das nicht, um zu fragen, wie er es löst, er macht das, um die Leute durcheinander zu machen. Das war zur Zeit von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, und so ließ er diesen Mann zu sich rufen. Nachdem er Dattelrispenstiele für ihn vorbereitet hat, wie Äste, yani. Er fragte ihn, wer bist du? Er sagte, ich bin Abdullah Sabir. Da nahm Umar einen der Dattelrispenstiele und schlug ihn, bis sein Kopf blutete. Dann ließ er ihn in Ruhe, bis es ihm besser ging. Danach wiederholte er es und ließ ihn dann wieder in Ruhe, bis es ihm wieder besser ging. Dann ließ er nach ihm rufen, um es zu wiederholen. Da sagte Sabir zu ihm, wenn du mich töten willst, so töte mich auf schöne Weise. Natürlich, der sagte das in einem anderen Ton. Ja? Ich zitiere jetzt nur, was da steht, aber könnt ihr euch vorstellen, dass jemand, der mittlerweile blutet, weil er geschlagen worden ist mehrmals, ihn anfleht. Wenn du mich töten willst, so töte mich auf schöne Weise. Ja, mach es kurz und knapp. Da erlaubte, und dann sagte er, und solltest du mich heilen wollen, so bin ich bei Allah schon längst geheilt. Da erlaubte Umar ihm, in sein Land zurückzugehen und schrieb an Abu Musa al-Ash'ari im Jemen, keiner von den Muslimen soll mit ihm zusammensitzen. Ihr seht also, dass diese Angelegenheit entnommen ist aus den Hadithen, aus den Handlungen der Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Es wurde gesagt, diesem Mann wurde vorgeworfen, die Sichtweise der Khawarij im Herzen gehabt zu haben. Ist auch wurscht, jetzt welche das war, das spielt keine Rolle. Entscheidend war, dass er die Leute durcheinander macht. An-Nawawi rahimahullah ta'ala schreibt in seinem Buch Al-Adhkar, ein wertvolles Buch, das es, wie ich weiß, in deutscher Sprache noch nicht gibt. Inshallah gibt es irgendwann mal. Er sagte, Kapitel, die Lossagung von den Ketzern und den Ungehorsamen. Und da erwähnte er einen Hadith von Abu Musa, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte sich los von drei Arten von Frauen. Einer Frau, die ihre Stimme bei einer Katastrophe erhebt. Einer, die ihre Haare bei einer solchen schert. Und einer, die bei Katastrophen ihre Kleidung zerreißt. Berichtet bei Bukhari und bei Muslim. Und von Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu wird seine Lossagung von den Schicksalsablehnern der sogenannten Qadariyya berichtet. Das ist übrigens der Grund gewesen, warum Ibn Umar radiallahu anhu über seinen Vater den Gabriel-Hadith, den berühmten, überliefert. Weil Leute aus dem Irak gekommen sind und gesagt haben, da gibt es Leute, die leugnen den Qadar. Die leugnen den Qadar. Und dann sagte er, teilt ihnen mit, dass ich mich von ihnen lossage, dass ich also mit ihnen nichts zu tun habe. Denn jemand, der eine Säule des Glaubens verwirft, das ist kein Muslim. Und deswegen hat er mit ihnen nichts zu tun. Das war der Grund, warum er den Hadith erzählt hat, radiallahu ta'ala. Und was gibt es noch Schlimmeres, was für eine Bid'a könnte schlimmer sein, als dass sie letztendlich dazu führt, dass man eine Säule des Glaubens leugnet. Und manchmal ist es direkt, wie in diesem Fall, Und manchmal auch indirekt, wie bei den Asha'ira. Die Asha'ira und die Maturidiyya, was viele Leute nicht wissen, ist, dass letztendlich das, was sie über Allah subhanahu wa ta'ala sagen, nichts anderes als eine Leugnung dieser Eigenschaften ist. Und wir sagen, wir glauben zum Beispiel an die Eigenschaft Allahs, dass er spricht, wann er will, wie er will, mit wem er will. Und dass der Koran, den wir heute haben, dass das die Worte Allahs sind, die unerschaffenen Worte Allahs sind. Die Asha'ir Maturidiyya sagen, nein. Letztendlich, sie sagen, dass das, was wir heute haben, eine Schöpfung Allahs ist, wal'iyadu billah. Und das ist eine Form von Kufr. Ja? Das ist das Ergebnis ihrer Aussagen, auch wenn sie es nicht so direkt betonen und sagen. Sie haben natürlich ihre Scheinbeweise, aber das muss man wissen, dass eben das ein gefährlicher Glaube ist, wenn man ihn verstanden hat. Das Gebot zum Meiden der Ketzer basiert auf der Berücksichtigung des Nutzens und seiner Vermehrung und der Zurückstoßung der Verderbenden und seiner Verringerung. Das heißt also, warum geht man einem Mubtadi aus dem Weg? Weil man dafür sorgen möchte, dass diese Bid'ah sich nicht verbreitet. Warum geht man einem Ketzer aus dem Weg? Weil man selbst nicht davon beeinflusst werden möchte. Jetzt sagst du, ja, aber ich kann mich vor ihm schützen und ich habe Wissen und so weiter. Ja, dann ist ja auch der Schaden nicht mehr so, dass wir dir sagen, du darfst auf keinen Fall dahin gehen. Ja, das ist eine Abwägung von Nutzen und Schaden. Nur wenn du mit den Menschen redest, die meisten Menschen sind keine Gelehrten. Und die meisten Menschen werden diese falschen Glaubensvorstellungen, Glaubenslehren nicht bemerken. Wenn ich dir heute einen Hadith erzähle, wo willst du denn wissen, ob der authentisch ist oder nicht? Wo willst du denn wissen, ob ich ihn richtig übersetzt habe oder nicht? Wo willst du denn wissen, ob ich ihn dir richtig erklärt habe oder nicht? Und so weiter und so fort. Insofern ist diese Problematik ist groß. Deswegen ist die Vertrauensfrage eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Darauf ist die Legitimität oder Unrechtmäßigkeit einer Angelegenheit zurückzuführen, wie es der Islamgelehrte Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala an einigen Stellen geschrieben hat. Die Ketzer, es geht also um Abwägung von Nutzen und Schaden. Und deswegen kann es sehr wohl sein, dass man in einem bestimmten Fall eine Ausnahme macht. Das widerspricht nicht der Regel, sondern Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Ketzer vermehren sich und treten in Erscheinung, wenn das Wissen verschwindet und die Unwissenheit sich ausbreitet. Das ist ein gefährlicher Punkt oder ein wichtiger Punkt. Und deswegen, je mehr die Menschen die Sunna des Propheten verbreiten und die Glaubensgrundsätze der Ahle Sunna unter den Menschen vermehren und verbreiten, meine ich, desto weniger traut sich jemand etwas zu sagen. Weil letztendlich die Menschen haben auch einen Verstand und sie merken, wer mit dem Strom schwimmt, und damit meine ich den Weg der Mitte, und wer gegen den Strom schwimmt und Ansichten vertritt, die vorher noch niemand vertreten hat, oder seltsamerweise ausgerechnet, er vertritt jetzt plötzlich die Religion aller anderen nicht mehr. Das ist ja die Eigenschaft einer Person, die gegen den Strom schwimmt. Der Islamgelehrte Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagt über sie: Diese Gruppe vermehrt sich und tritt in Erscheinung, wenn es viel Unwissenheit und unwissende Leute gibt. Dabei fehlt es an Leuten, die Wissen über das Prophetentum und sein Befolgen haben und die dessen Lichter aufzeigen, die die Dunkelheit des Irrtums auslöschen und enthüllen, was es in ihrer Abweichung an Lügen, Beigesellung und Unannehmbaren gibt. Zitat Ende. Und deswegen ist es die Aufgabe der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, wa hafidhallah azza wa jal, die möge Allah die Lebendigen unter ihnen bewahren. Es ist ihre Aufgabe, dass sie den Mubtadi'a die Stirn bieten und ihnen auch klar und auch der Allgemeinheit der Muslime klar macht, warum das eine richtig und das andere falsch ist. Wenn dein Wissen tief genug geworden ist, so bändige den Ketzer und seine Ketzerei mit der Sprache der Argumente, der Beweise und des Friedens, sofern du also dazu die Möglichkeit hast und deine Religion verstanden hast und auch die Argumente kennst, die für sind und dagegen sind und auch dich dieser Sache stellen kannst, dann ist es eine gute Sache, dass du den Ketzer bändigst und vor ihm warnst und seine Fehler aufdeckst, weil es kann sein natürlich, dass dieser Ketzer dann noch mehr verbohrt sein wird in seinen Lehren, aber du schützt dadurch andere Menschen vor dem Irrweg. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.